Schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund. Herzlich bei Wolfram Spikowski, Thomas Reinke, Marco Rösseler, Michael Jansen, Thorsten Palut, Nikolaus Schelzig, Dorit Herber und Elke Büchter. Am Montag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Und unser Thema nächste Woche Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag. Das heißt, seit diesem Tag ist alles anders. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wir hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Schönes Wochenende, gutes Wochenende. Bis dahin. Zwei Uhr vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Der SPD-Politiker Klose widerspricht Bundeskanzler Schröder beim Thema Irak. Klose sagte der Bild-Zeitung, ein Einsatz deutscher Spürpanzer im irakisch-kuwaitischen Grenzgebiet sei vorstellbar. Die Fuchs-Spürpanzer müssten helfen, falls dort biologische oder chemische Waffen eingesetzt werden, so Klose. Da die Bundeswehr derzeit nicht über ein entsprechendes Mandat verfüge, müsse dann der Bundessicherheitsrat den Einsatz kurzfristig genehmigen. CDU-Chefin Merkel und CSU-Chef Stoiber werfen der Bundesregierung vor, die Bürger in der Irak-Frage belogen zu haben. Merkel sagte gestern beim CSU-Parteitag in München, es sei die größte Lüge der Nachkriegsgeschichte, dass sich Deutschland nicht an einem Irak-Krieg beteiligt.